Kundgabe 2929. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.10.1943. Abbüßen der Schuld ohne Erlösungswerk Christi. Die Größe der Schuld eines Menschen bleibt unverändert bestehen, so dieser das Erlösungswerk Christi nicht anerkennt. Das heißt, er muss die Schuld abtragen bis aufs Letzte. Er muss vollkommen allein sich mit ihr auseinandersetzen. Er muss büßen, Ewigkeiten hindurch. Denn die Schuld des Menschen ist maßlos groß. Es sind nicht die Sünden allein, die er auf Erden getan hat, die aber schon genügen, die Seele vom Angesicht Gottes zu verdrängen auf endlos lange Zeiten, sondern es ist die einstige Auflehnung gegen Gott, die große Schuld, die nicht gesühnt werden kann während des Erdenlebens und die darum in die Ewigkeit hinübergenommen werden muss, um dort einmal den Erlöser zu finden. Ewigkeiten hindurch muss das Wesen schmachten in der Finsternis, Ewigkeiten seine Freiheit entbehren und einen Zustand qualvollster Gebundenheit ertragen. Ewigkeiten hindurch geht es der göttlichen Gnadensonne verlustig. Es ist in weitester Gottferne und leidet bitterste Not, weil es aus eigenem Willen in seiner Abwehrstellung zu Gott verharrt und nimmermehr zwangsmäßig zur Aufgabe seines Willens bewogen werden kann. Es muss seine Schuld also büßen, weil es sich nicht selbst davon erlöste durch seinen Willen. Es kann aber nicht durch göttlichen Willen erlöst werden, weil dies der Weisheit und Liebe Gottes völlig widersprechen würde. Also straft sich das von Gott Abgefallene selbst, so wie es nicht die Erlösung durch Jesus Christus annimmt, so wie es nicht sein Opfer anerkennt. Jegliche Sündenschuld wird ihm vergeben, jegliche Unfreiheit genommen und jegliche Sühne erspart, wenn sich der Mensch unter das Kreuz Christi stellt, wenn er sich von seinem Blut erlösen lässt, das Jesus Christus für alle Menschen und deren Schuld vergossen hat. Er hat das große Opfer dargebracht aus Liebe zu den Menschen, weil er um den endlos langen Leidensweg im Jenseits wusste, weil ihn die große Not der Wesen auf Erden und im Jenseits erbarmte, weil er sie verkürzen wollte, weil er die Schuld tilgen wollte, um den Menschen die ewige Seligkeit zuzuwenden, um sie zu beglücken auf ewig. Es ist der Kreuzestod Christi der Kaufpreis für das ewige Leben. Und alle Schuld ist dadurch getilgt worden. Doch eines wird unweigerlich gefordert, dass der Mensch dieses Erlösungswerk anerkenne, auf das auch seine Schuld zu jener gehört, die Christus durch seinen Tod am Kreuze bezahlt hat. Ansonsten sie unverändert bestehen bleibt und nach dem irdischen Ableben mit hinübergenommen wird in das geistige Reich, als eine Last, mit welcher das Wesen in Ewigkeit nicht fertig wird, da es keinen Willen aufbringen kann, sich selbst zu erlösen. Und darum ist Jesus Christus der einzige Weg zum ewigen Leben. Ohne ihn gibt es nur noch Verderben, mit ihm aber Erlösung. Ohne ihn ist der Mensch kraftlos und Gott abgewandten Willens. Mit ihm strebt er Gott entgegen und kann die Kraft von ihm empfangen, den verstärkten Willen, den Jesus am Kreuz für ihn erkauft hat. Und darum ist Jesus Christus der Erlöser der Welt, der Erlöser aller Menschen, die ihm ihre Schuld und sich selbst zu Füßen legen, die sich ihm gläubig anvertrauen und seine Hilfe erbitten. Für diese hat Jesus Christus das Opfer am Kreuze gebracht, auf das sie von aller Sünden Schuld erlöst werden. Amen.